بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter إن شاء الله تعالى mit unserer kleinen Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqidah von Sheikh Al-Hafidh Al-Hakimi. إن شاء الله تعالى wir sind bei der Frage 11 angelangt. Welche ist die einzige Religion, mit der Allah gedient wird? Mit welcher Religion kann man Allah subhanahu wa ta'ala dienen? Und was ist die korrekte Religion bezüglich dessen? Natürlich, wir Muslime, wir glauben daran, dass alle Propheten mit ein und derselben Religion gekommen sind, mit ein und derselben Botschaft gekommen sind. Und das ist auch ein Teil, was er hier sagen will. Wir lesen erstmal vor. Der Sheikh sagt, es ist die Religion von Ibrahim alayhi salam, die Religion des reinen Monotheismus. Und er bringt hier einige Koranverse. Gewiss, die Religion bei Allah ist der Islam. Surat Al-Imran, Vers 19. Begehren Sie denn eine andere Religion als die Allahs, wo sich ihm doch jeder ergeben hat, der im Himmel und auf der Erde ist, freiwillig oder widerwillig? Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden und im Jenseits wird er von den Verlierern sein. Wer wird das Glaubensbekenntnis von Ibrahims wohl verschmähen, außer der selbst betört ist? Oder haben sie etwa Teilhaber, die ihnen als Religion festgelegt haben, was Allah nicht erlaubt hat? Das sind die Verse, die er gebracht hat. Das waren jetzt einige ein bisschen durcheinander, ohne jetzt Trennung zu machen, aber es waren auf jeden Fall 5 Verse, inshallah ta'ala, die der Sheikh hier bringt. Die Religion Ibrahim a.s., warum sagen wir die Religion Ibrahim a.s., wobei der Tawhid doch direkt mit Adam a.s. angefangen hat? Der Tawhid, weil wir glauben daran, dass alle Propheten mit dem Tawhid gekommen sind. Und wir glauben daran, dass zuerst Tawhid gab auf der Erde, bevor Schirk gekommen ist. Somit wurde von Anfang an mit der Religion Allahs gedient. Und das ist, weil Ibrahim a.s. Der Urvater vieler Propheten sind oder ist, und von ihm, von seinem Stamm, von Ishaq und von Ismail, sehr viele Propheten gekommen sind, die auch entscheidende Propheten, die auch im Koran erwähnt werden. Und Ibrahim a.s. spielt eine sehr, sehr große Rolle. Es würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn wir das hier erwähnen würden. Auf jeden Fall spielt Ibrahim a.s. eine sehr, sehr große Rolle, unter anderem da er der Vater von Ismail und Ishaq a.s. ist und von dem eben sehr, sehr viele Propheten gekommen sind, die einflussreich waren oder die die großen Propheten waren, sozusagen. Aber inshallah ta'ala zu Ibrahim a.s. ein anderes Mal mehr. Dann sagt er hier, gewisse Religion bei Allah ist der Islam. Und Islam, wie wir schon erwähnt haben, ist die völlige Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die völlige, freiwillige Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ihm freiwillig zu dienen, ihm freiwillig gehorsam zu sein, ihm sich freiwillig hinzugeben, inshallah ta'ala. Das ist kurz gesagt der Islam. Wer akzeptiert, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger ist, dass er Propheten entsandt hat, Engel entsandt hat, dass er Bücher entsandt hat, und dass der letzte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist, und dass das letzte Buch, das er gebracht hat, der Koran ist, wer das glaubt, der ist Muslim. Wenn er das noch mit der Zunge bezeugt, ja, das Glauben mit dem Herzen, mit der Zunge bestätigen und später mit den Körperteilen beweisen, wie wir das genannt hatten. Auf jeden Fall ist die Religion Islam. Und nicht nur Islam, den wir hier heute haben, das ist die aktuellste Version, das Final Update sozusagen von den ganzen Religionen. Deswegen wird auch der Koran bewahrt. Deswegen gibt es auch keinen Propheten mehr nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber auch die Leute, die vor ihm waren, Isa a.s., Musa a.s., Hud, Lut, sie waren alle Muslime. Und das ist der Glaube, den wir haben. Und alle, die ihnen gefolgt haben, sie waren Muslime. Und sie haben die Religion des Islam gehabt. Auch wenn sich einige Praktiken, einige Gesetzesgrundlagen oder Gesetzesangelegenheiten mit der Zeit geändert haben, angepasst wurden oder aktualisiert wurden, So glauben wir trotzdem daran, dass sie auch den Islam hatten. Deswegen wird Allah subhanahu wa ta'ala auch ihre Religion akzeptieren. Das heißt, sie hatten nicht das Christentum, sie hatten nicht das Judentum. Diese werden auch nicht namentlich in den jeweiligen Büchern erwähnt, sondern sie hatten den Islam. Sie hatten die völlige Hingabe. Jemand, der sich zu Allah subhanahu wa ta'ala freiwillig hingibt, ein Gottergebener ist, der ist ein Muslim. Das ist so die kurze Erklärung dazu. Genau, und deswegen gibt es auch keine andere Religion als die Gottergebenheit. Die gottergebene Religion. Die Religion, in der man völlig gottergeben ist. Und in der Monotheismus natürlich stimmt. Die Religion des reinen Monotheismus. Ja, das hat halt wieder auch mit Ibrahim a.s. zu tun, da er als einzigster gekämpft hat gegen ein ganzes Volk. Und zwar mit Worten, nicht mit Taten. Und immer wieder die Reinheit, den Monotheismus erklärt hat und gezeigt hat den Leuten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger ist, dass sie diese Götzen, die sie haben, nicht anbeten sollen und so weiter. Genau. Und deswegen ist die Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala nur die, die den Monotheismus wahrhaftig darbringt. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله وهو الله الواحد القهار. Wenn Allah gewollt hätte, sich ein Kind zu nehmen, hätte er genommen, was er will. Aber er ist frei von diesen Angelegenheiten und er ist Allah ein Einziger. Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Einziger. Er hat kein Kind, kein Partner, keine Frau, keine Tochter, kein Vater, keine Mutter. Er ist nicht so wie wir. Man kann nicht den Schöpfer mit der Schöpfung vergleichen. Das müssen wir, inshallah ta'ala, in diesem Zusammenhang sehr gut verstehen. Genau. Ich schweife ein bisschen ab, aber inshallah ta'ala ist das wichtig, diese Angelegenheiten zu erklären. Deswegen wird Allah subhanahu wa ta'ala nur die Religion des Islam anerkennen. Weil der Islam aktuell die einzige wahrhaftige monotheistische Religion ist. Und das ist ja meine Aussage, das ist die Aussage von Islam. Das ist die Aussage von unserem Grundsatz in der Religion, der Monotheismus, und zwar der reine, klare Monotheismus, den auch Ibrahim a.s. gepredigt hat. Und deswegen heißt es auch, wer wird das Glaubensbekenntnis wohl schmähen, außer der, also wer sagt, dass es mehrere Götter geben wird? Wer sagt, dass es Götzen gibt, außer jemand, der betört, der dumm ist, ganz einfach gesagt. Ja, wie Allah subhanahu dann, oder der Autor hier das erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oder haben sie etwa Teilhaber, die ihnen als Religion festlegen, was Allah ihnen nicht erlaubt hat? Dass sie etwas haben, Schara, also das haben sie irgendwelche Götzen? Haben sie irgendetwas, das ihnen irgendwelche Gesetze bringt, was nicht Allah erlaubt hat? Nein, natürlich nicht. Sie tun das alles selber machen. Sie tun irgendwelche selber Angelegenheiten, irgendwelche Steine bringen und sagen, das ist mein Gott und mein Gott hat zu mir gesagt, ich soll das und das machen. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Steine können nicht reden, die Bäume können nicht reden, sie können nicht essen, sie können nicht trinken. Subhanallah. Das heißt, sie sind. Allah subhanahu bringt sehr oft dieses Beispiel im Koran. Warum? Um zu zeigen, dass der Mensch besser ist als das, was er anbetet von den Götzen. Wie kann er so etwas anbeten? Also, der Mensch muss etwas anbeten, was besser ist als er, was fehlerfrei ist, makellos ist. Und das ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist die einzige Religion, mit der man Allah richtig dienen kann, aufrichtig dienen kann. Wer ehrlich ist, ist die Religion des Islam. Und das ist unsere Meinung. Dazu müssen wir uns nicht schämen, weil das Christentum sagt, dass sie die einzige wahre Religion ist. Das Judentum sagt dasselbe. Der Buddhismus, Hinduismus, alle Religionen behaupten das von sich selber. Deswegen können wir Muslime mit voller Gewissheit sagen, dass wir stolz darauf sind, dass wir die einzige wahre Religion sind. Auch wenn die Medien es immer verdrehen, auch wenn die Leute es immer unseren Wörtern rumfuschen und tun und machen und uns angeblich radikalisieren, obwohl wir gegen Radikalismus sprechen und agieren. Das ist eine paradoxe Angelegenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime sterben lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Ramadan, in dem wir uns aktuell befinden, 2018 annehmen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.